minha menina. Rio de Janeiro, 1968. Der Plattenspieler spielt Os Mutantes. Eine dieser neuen Bands, die aus der Tropicalismo-Bewegung hervorging. Tropicalismo bezeichnet eine Musikrichtung, die Ende der 60er Jahre vor allem bei brasilianischen Studenten beliebt ist. Die Lieder verhöhnen die Konsumgesellschaft. Sie sensibilisieren vor Beschneidung politischer Rechte. Die Studenten sind wütend. Die Studenten sind politisch. Dazu haben sie einen Grund. Im März 1968 wurde einer von ihnen in der Universitätskantine von der Polizei totgeschlagen. Fast täglich kommt es 1968 in den größeren Städten Brasiliens zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Studenten. Die Aufständigen fordern ein Ende der Zensur, ein Ende der Unterdrückung durch das Militär und eine Redemokratisierung Brasiliens. Doch bis 1984 sollten sie mit diesen Forderungen keinen Erfolg haben. In Brasilien putschte sich das Militär 1964 an die Macht. Die rechtskonservative Militärdiktatur ließ Oppositionelle verhaften und die Presse, ja sogar die ausländischen Korrespondenten, unter Zensur stellen. Mit brutalen Mitteln wurden Studentenrevolten unterdrückt und Gewerkschafter in Foltergefängnisse befördert. Die so erreichte politische Stabilität bot interessante Rahmenbedingungen für viele Investoren. Die Militärregierung holte ausländische Unternehmen ins Land, indem sie ihnen Steuervergünstigungen zusicherte. Zudem war die Militärregierung ein ausgemachter Gegner der Gewerkschaftsbewegung. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen und ausländische Unternehmen trafen damit auf aus ihrer Sicht günstige Produktionsbedingungen. Somit wurde die Zeit der Militärdiktatur Brasiliens zu einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Auch der Autobauer VW nutzte diese Bedingungen für seine eigene Produktion im Land aus. VW produzierte schon länger in Brasilien. Bereits 1953 rollte der erste Käfer vom Band der VW do Brasil. Die bedeutendste Produktionsstätte in Übersee liegt in Brasilien bei São Paulo. Sie ist die größte Automobilfabrik Südamerikas. Exzellenzen, verehrte Freunde und Gäste unseres Hauses. Wenn dieses Werk in einer relativ kurzen Zeitspanne 1 Million Volkswagen produzieren konnte, kann das nur im Zusammenhang mit der einmaligen industriellen Entwicklung Brasiliens betrachtet werden. So beschreibt ein Werbefilm von VW aus dem Jahr 1971 die Situation im Land. Doch die angesprochene einmalige Entwicklung der brasilianischen Industrie birgt ihre Schattenseiten. Diese Schattenseiten wurden erst Jahre nach der Militärdiktatur aufgedeckt. Im Fall von VW hat ein Team aus Journalisten von SWR, NDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden, dass VW in die Machenschaften der Militärdiktatur verwickelt war. Die Journalistin Stephanie Dott war an der Enthüllung dieser Verbindung beteiligt. Sie fasst das Entdeckte folgendermaßen zusammen. Also im Kern geht es hier um die mögliche Hilfe von Volkswagen Brasilien bei der politischen Verfolgung während der rechtskonservativen Militärdiktatur zwischen 64 und 85. Dazu haben wir recherchiert und im Kern haben unsere Recherchen zwei Ergebnisse erbracht. Und zwar erstens hat VW offenbar die politische Haltung seiner Mitarbeiter dokumentiert. Also es gibt starke Indizien dafür, dass VW eigene Mitarbeiter und ihre politische Gesinnung ausspähte, das in Berichten dokumentierte, also beispielsweise wer nimmt an Streiks teil, wer verteilt Flugblätter im VW-Werk, die oppositionelles Gedankengut verbreiten. Und dafür hat Volkswagen wohl sogar eine eigene Abteilung eingerichtet, den Werkschutz. Und diese Infos, die dieser Werkschutz aufgenommen hat, sind dann beispielsweise in Form von schwarzen Listen bei der politischen Polizei der Militärmachthaber gelandet, also bei einer Institution in einem Unrechtsstaat, die Andersdenkende mit Gewalt unterdrückt hat. Und zweitens hat VW offenbar eigene Mitarbeiter der Folter durch die Militärdiktatur ausgeliefert und haben ehemalige Mitarbeiter, die in oppositionellen Gruppen aktiv waren, berichtet, am Arbeitsplatz verhaftet worden zu sein. VW soll das zugelassen haben, die Durchführung dieser Verhaftungen auch aktiv unterstützt. Und für diese Mitarbeiter bedeutete das eine Festnahme, auf die monatelange Folterhaft folgte. Laut Journalisten soll VW in Wolfsburg schon 1972 über die Vorgänge im Werk in Brasilien informiert worden sein. Ende der 70er reisten führende brasilianische Gewerkschaftsmitglieder nach Wolfsburg, um persönlich den Vorstandsvorsitzenden VWs mit der Situation in dem Werk zu konfrontieren. Eine Stellungnahme auf ihre Nachfragen haben sie nie erhalten. Und sie waren mit ihrem Schicksal nicht allein. Dass viele Fragen zu der Zeit der Militärdiktatur noch unbeantwortet sind, zeigt die Gründung der Wahrheitskommission im Jahr 2011. Sie ist die erste Instanz Brasiliens, welche die Vergangenheit aufarbeiten soll. In ihrem Abschlussbericht hält die Kommission fest, dass ca. 500 Oppositionelle in den Jahren der Militärdiktatur nachweislich von den Militärs ermordet wurden. Sie gibt allerdings an, dass diese Liste nicht vollständig sei. Des Weiteren werden in dem Bericht Verantwortliche für die Morde angeführt und Firmen, die mit dem Regime kooperierten. Für Stephanie Dott war der Abschlussbericht der Wahrheitskommission ausschlaggebend für ihre Recherche. Da gab es auf einer sehr, sehr weit hinteren Seite einen kleinen Vermerk dazu, dass offenbar auch Volkswagen da irgendwie mitgemacht hat. Und das war so der Anfang davon, sich damit zu beschäftigen, weil es natürlich ein sehr, sehr großes und wichtiges Unternehmen in Deutschland und da irgendwie mitgemacht zu haben bei einer so brutalen Diktatur, das sind natürlich heftige Vorwürfe und für uns Grund genug, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, was steckt dahinter. Der Autobauer VW reagierte auf die Anschuldigung, mit der Militärdiktatur kooperiert zu haben. VW beauftragte den Historiker Christopher Kopper mit der unabhängigen Prüfung dieser Geschehnisse in den VW-Werken Brasiliens. Seinen Auftrag beschreibt Kopper wie folgt. Der Auftrag von VW war, die Geschichte von Volkswagen do Brasil während der brasilianischen Militärdiktatur zu erforschen. Das ist der Zeitraum von 1964 bis zum Anfang der 1980er Jahre, als die Diktatur zu Ende ging. Es geht vor allen Dingen darum, die Kooperation mit dem Militärregime zu untersuchen und zu untersuchen, ob die Rechte von Arbeitnehmern von VW verletzt wurden, ob VW damals zum Nachteil einzelner Arbeiter an die Militärregierung auslieferte. Dabei hat er herausgefunden. Ich konnte diese These belegen. VW profitierte tatsächlich in Brasilien von den Gesetzen der Militärregierung, die beispielsweise die Gewerkschaften unter die Aufsicht des Staates stellten und Streiks für illegal erklärten. VW profitierte durch die Lohnpolitik des Staates, der höhere Lohnerhöhungen verhinderte. Gleichzeitig konnte ich auch feststellen, dass der Werkschutz von VW mit der politischen Polizei des Regimes kooperierte und dazu beitrug, dass ungefähr 7 bis 10 kommunistische Arbeiter von VW während der Militärdiktatur verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. VW gibt sich in der Aufarbeitung als transparentes Unternehmen. So übergab VW der brasilianischen Staatsanwaltschaft unzählige Aktenberge aus der Zeit der Militärdiktatur. Die brasilianische Staatsanwaltschaft konnte mit diesen Akten aber nicht viel anfangen, da es die falschen Unterlagen waren. Sie stammten teilweise aus anderen VW-Werken. Die brasilianische Staatsanwaltschaft beschwert sich, VW würde damit die Aufarbeitung verzögern. Der Historiker Christopher Kopper hatte ähnliche Probleme bei der Beschaffung der Quellen. Ja, das Problem ist, dass es bei VW in Brasilien praktisch keine Akten über diese Zeit gibt. In Brasilien gelten nicht so strenge Aufbewahrungsfristen für unternehmensinterne Dokumente. Und vermutlich sind dann ein Großteil Dokumente nach dem Ende der Aufbewahrungsfrist vernichtet worden. Das heißt, ich hatte das gleiche Problem auch. Ich hatte aber das Glück, dass ich auch bei den Akten des VW-Konzerns in Wolfsburg eine ganze Menge Informationen finden konnte. Und es gibt auch zahlreiche Informationen über das Verhältnis von VW zur Militärregierung, auch in den Akten der politischen Polizei in Sao Paulo. Das Verhalten von VW ist nicht unbedingt überraschend. Neben dem Imageschaden und den harten Worten aus der Politik bezüglich des Abgasskandals will das Unternehmen sich wahrscheinlich nicht auch noch mit dem nächsten Skandal aufladen. Aus diesem Grund schafft VW die nötige Transparenz, anders als gegenüber der Staatsanwaltschaft in Brasilien. Auch die Journalistin Stephanie Dott berichtet, dass ihre Arbeit von Unternehmensseite kaum Steine in den Weg gelegt wurden. Für mich war sehr, sehr positiv. Ich habe sowohl Drehgenehmigungen im VW-Werk bekommen, in Brasilien und in Deutschland. Ich durfte mit alten Filmen und Fotos arbeiten, konnte in Deutschland umfassend Akteneinsicht nehmen in den internen Unterlagen des Unternehmens aus der Zeit. Also da wurde mir umfassend Einsicht gewährt, aber man merkt insgesamt, dass sich das Unternehmen schwer tut, inhaltlich eine Haltung dazu zu entwickeln. Um sich inhaltlich zu den Vorwürfen zu äußern, beauftragte VW den Wirtschaftshistoriker Christopher Kopper. Dieser konnte sich, um seine Unabhängigkeit zu wahren, auf bestimmte Grundsätze verlassen. Es gibt ja mittlerweile heute bei solchen Auftragsarbeiten von Historikern für Unternehmen auch ungeschriebene Regeln. Die erste Regel ist, dass die Historiker Zugang zu allen Akten und anderen Dokumenten des Unternehmens bekommen. Die zweite Regel ist, dass sie ihren Bericht nach bestem Wissen und Gewissen schreiben und der Auftraggeber keinen Einfluss auf den Inhalt nimmt. Und das dritte ist, dass dieser Abschlussbericht dann auch veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung des von Koppa verfassten Berichts soll gegen Ende 2017 erfolgen. Koppa hat den Bericht mittlerweile bereits eingereicht und seine Forschung für VW damit beendet. Er ließ sich aber einen gewissen Spielraum, da er nicht wusste, wie lange er brauchen würde und wie viele Quellen ihm im Endeffekt zur Verfügung stehen würden. Auf Basis seines Berichts wird sich VW in der nächsten Zeit inhaltlich positionieren. Die Veröffentlichungen der Journalisten des NDR, SWR und der Süddeutschen Zeitung blieben in Brasilien aber nicht ungehört. Die Aufarbeitung der Diktatur steht in Brasilien noch ganz am Anfang. Es ist auf jeden Fall eine Aufarbeitung, die für uns erstmal ungewöhnlich wirkt, weil die Diktatur eben gerade mal 20 Jahre zurückliegt, das Ende der Diktatur, und man noch nicht sich so auf eine allgemein gültige Geschichtsschreibung dazu geeinigt hat. Also diese Wahrheitskommission war quasi der erste so richtige Schritt, sich da in eine Auseinandersetzung zu begeben. Aber das Interesse und das Verlangen der Zivilgesellschaft, da eine Klärung zu haben, ist aus meiner Perspektive sehr, sehr groß. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel daran, wie stark die brasilianischen Medien unsere Dokumentation aufgegriffen haben und dieses Thema aufgegriffen haben und wie viel Bedarf da auch noch besteht, sich überhaupt mal darüber zu unterhalten, auseinanderzusetzen, was ist da wirklich passiert. Also da sind andere lateinamerikanische Länder schon weiter, beispielsweise Argentinien, die sich einfach schon viel intensiver auch mit den Fakten beschäftigt haben und schon viel konkreter auch sagen können, so und so viele Menschen sind da verschwunden in der Zeit und es gab die und die Opfer. Da ist Brasilien noch weiter am Anfang, würde ich sagen. Mit Argentinien spricht Dott ein Beispiel an, bei dem auch eine deutsche Behörde Hilfeleistung stellt. Die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit assistierte bereits den argentinischen Behörden und anderen internationalen Partnern. Die Aufarbeitung der Geheimpolizeiakten der Stasi könnte auf jeden Fall ein Beispiel für die beginnende Aufarbeitung in Brasilien sein. Der Staat Deutschland sollte sich als Anteilseigner des VW-Konzerns auf jeden Fall überlegen, wie er mit den im Raum stehenden Vorwürfen umgeht. Die bisherige Praxis der internationalen Zusammenarbeit der BSDU erklärt Dagmar Hovestedt, Pressesprecherin der Behörde. Wir haben aber in der Praxis bislang das so gemacht, dass wir, wenn Menschen oder andere Länder, Organisationen, NGOs, andere Archive sagen, wir interessieren uns dafür, was habt ihr eigentlich gemacht mit diesen Akten in den letzten 20, 25 Jahren und was hat das für euch gebracht und wie funktioniert der Prozess, dann sind wir immer offen. Dann sagen wir, kommt vorbei, wir führen euch durchs Archiv, setzen uns zusammen und wir erzählen uns unsere Erfahrungen damit und tauschen uns gerne mit euch darüber aus. Angesprochen auf die Vergleichbarkeit der Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen, wie sie in Deutschland betrieben wird, mit der rechtskonservativer Militärdiktaturen in Südamerika, entgegnet Dagmar Hovestedt. Jetzt kann man genau, nächster Schritt sagen, Lateinamerika, komplett andere Situationen, Militärdiktaturen, keine kommunistische Ideologie. Was sind denn das für Überlieferungen? Kann man da überhaupt was daraus lernen? Aber am Ende ist es sozusagen gar nicht so konkret, das jeweils geschichtliche oder ideologische Umfeld oder das historische Umfeld, sondern der Mechanismus. Weil die Stasi-Akten dokumentieren die Arbeitsweise der Geheimpolizei, aber natürlich auch, was die Stasi mit Menschen angestellt hat, was sie mit Opfern gemacht hat. Und dann kann man sie als allgemein formuliert als Menschenrechtsverletzungsdokumente bezeichnen. Also Unterlagen, die dokumentieren, wie Menschenrechte verletzt wurden, die Unrecht dokumentieren und mit denen man sich in einer öffentlichen Diskussion mit diesem Unrecht ganz konkret beschäftigen kann. Und solche Art von Dokumenten gibt es auch in Militärdiktaturen. Mhm. Auch Militärs müssen irgendwann mal Befehle aufschreiben, müssen Planungen machen und müssen sozusagen da eine schriftliche Spur hinterlegen, weil sie auch Bürokratien sind, die funktionieren. Und wenn man dort Zugang hat zu diesen Dokumenten, die natürlich auch wieder allgemein formuliert Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, hat man auch da wieder etwas in der Hand, mit dem man einen Dialog, eine Diskussion starten kann. In Lateinamerika noch wesentlich wichtiger auch, also eine Strafbarkeit von Handlungen festzustellen, weil dort natürlich viel umfänglicher Menschen zu Tode gekommen sind, erschossen wurden, entführt wurden und nie wieder aufgetaucht sind. Und das sind natürlich Kapitalverbrechen, die auch nicht verjähren. Und da ist sozusagen nochmal auch eine ganz andere Qualität da. Also man muss sich das im konkreten Falle immer so angucken und dann kann man es nicht alles in einen Topf werfen. Aber die Mechanismen, das Grundlegende, ist schon immer wieder das Gleiche. Es ist Unrecht geschehen und wir sind in einer neuen Zeit angekommen und die neue Gesellschaft muss mit diesem Unrecht umgehen. Die Opfer und ihre Nachfahren brauchen Respekt und brauchen Anerkennung dafür, dass ihnen Unrecht widerfahren ist. Es muss Verantwortlichkeit geben für diejenigen, die Unrecht begangen haben. Und dieser Dialog muss befördert werden. Und diejenigen, die verantwortlich sind, sind in der Regel nicht willens zu reden. Und die Opfer erinnern an ungute Zeiten, die man gerne vergessen möchte. Und deswegen sind Dokumente relativ gute, relativ unbestechliche Handwerkzeuge, mit denen man so eine Diskussion in Gang bringen kann. Als Kenner der Quellenlage entgegnet der Historiker Christopher Kopper, angesprochen auf mögliche Hilfeleistungen von Seiten der BSDU. War das sicherlich schwierig. Es gibt zwar Akten der politischen Polizei aus der Zeit, aber auch die wurden nach dem Ende der Diktatur erstmal ziemlich geflattert und sind auch weitaus geringer und war das unfair, die Akten der DDR, der Stasi der DDR. Möglicherweise könnte sich Brasilien auch bei der Aufarbeitung seiner Vergangenheit auch deutschen Erfahrungen orientieren, nur in Brasilien gibt es eine völlig andere Geschichtskultur und einen ganz anderen Umgang mit der Vergangenheit. Wie sich dieser Umgang mit der Vergangenheit nun verändern könnte, bleibt abzuwarten. VW wird sich, laut Kopper, anhand seines Berichts entscheiden, wie eine individuelle und kollektive Entschädigung für die Opfer aussehen kann. Allerdings gibt er in Bezug auf weitere Forschung zu bedenken. Im Prinzip für die Zeit gibt es eigentlich keine wirklich tiefen weiteren Fragen, die man stellen könnte. Offen ist natürlich, inwiefern haben andere große internationale Unternehmen in Brasilien mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet. Es gab noch andere große Unternehmen aus Deutschland, wie beispielsweise Bosch oder Daimler-Benz, die dort große Werke hatten. Sind die vielleicht dafür verantwortlich, dass auch dort Arbeiter von der Militärpolizei verhaftet wurden? Das heißt, so gesehen ist das eine Pionierstudie, der vielleicht noch oder hoffentlich andere Studien folgen werden. Auch die Journalisten des NDR, SWR und der Süddeutschen Zeitung behalten die Thematik im Auge. Also für uns bleibt das Thema natürlich nach wie vor relevant und wir bleiben da auf jeden Fall dran, sind auch täglich weiterhin in Kontakt mit den dortigen Kontaktpersonen. Dass andere Themen da auch eine Rolle gespielt haben, wenn auch, so wie es mich sich bisher darstellt, nicht in so einem Umfang, wie das bei Volkswagen der Fall war, das kann ich bestätigen, dass es darauf Hinweise gibt. Das gilt sowohl für weitere deutsche Firmen als auch für brasilianische Unternehmen. Das werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal anschauen. Der Druck auf VW, inhaltlich Stellung zu nehmen, erhöht sich zusehends. VW soll Mitarbeiter systematisch ausspioniert und Listen mit der politischen Orientierung der Mitarbeiter geführt haben. Diese Listen seien dann an die Militärdiktatur weitergeleitet worden. Opfer werfen dem Werksschutz des Konzerns zudem vor, sie bereits im VW-Werk mit der Hilfe der Militärpolizei verhaftet zu haben. In der Zeit, in der dieser Beitrag entstand, lieferten die Journalisten weitere Enthüllungen zur Kooperation der brasilianischen Militärdiktatur mit dem deutschen Autobauer. So sollen auf einer Farm in Brasilien, die einem Tochterunternehmen des Wolfsburger Konzerns gehört, systematisch Zwangsarbeiter eingesetzt worden sein. Welche Konsequenzen sich aus der aufgedeckten Kooperation für VW ergeben und wie der Konzern damit umgehen wird, ist bisher eher Mutmaßung als wirklich absehbar. Gerade weil die Aufarbeitung noch am Anfang steht. Das Leid, welches eine deutsche Firma mit Staatsbeteiligung angerichtet hat, kann schwerlich wiedergutgemacht werden. Aktive Hilfe bei der Aufarbeitung der Militärdiktatur zu leisten, könnte auf jeden Fall ein Weg sein, wie sich Deutschland als Staat und Anteilseigner VWs angemessen bei der brasilianischen Zivilgesellschaft revanchieren könnte.